herzlich willkommen zum Uncast Episode 504, neue Hardware und alte Gewohnheiten. Ganz kurz am Anfang heute, der Gexit ist ja auf meinem Smartphone jetzt auch endgültig angekommen. Ich habe meine Daten letzte Woche rausgeholt, G-Drive leer, Google Mail leer, eine Ära geht zu Ende. Ja, mehr darüber habe ich in der Rios Wochensicht schon gesagt. Hier möchte ich gerne kurz drauf eingehen, was ich auf dem Smartphone gemacht habe. Drive ist weg, Gmail inaktiv. Leider kann man eben nicht die Google Apps deinstallieren, die man nicht mehr braucht. Okay, kommt man nicht drum herum. Deaktivieren ist das Größte, was man, das Schlimmste, was man machen kann. Oder das Beste, was man machen kann in dem Fall. Ja. Google Fotos Sync abgeschaltet und auch das Backup vom Smartphone ist abgeschaltet. Ich habe ein Huawei-Gerät, ein Honor View 20 und das ist glücklicherweise das hat glücklicherweise bei Huawei einen eigenen Backup-Service, sodass ich mir da zumindest mal keine Gedanken machen muss, wenn ich das Gerät verliere, dass da dann der Einrichtungsprozess extrem schlimm wird. Es ist eine große Umstellung. In den Feinheiten, genau sowas. Ja. Man ist gewohnt, ja, neues Handy, Account eintippen, kurz warten, ja, und dann hat man alles wie gewohnt. Super. So wird es nicht mehr sein, ja. Aber es gibt zum Glück bei Huawei, zumindest wenn man bei einem anderen Huawei-Gerät bleibt, dann doch noch Möglichkeiten, zum Beispiel das sogenannte Phone-Clone, ja, und natürlich auch das Backup für Offline-Backup. Allerdings läuft das bei mir nicht, da ich keinen Windows-PC habe. aber Phone Clone wird laufen, damit kann man von einem Huawei-Gerät auf das andere überspielen, direkt sozusagen, und das ist natürlich dann schon was wert. Übrigens ohne Cloud, ja. Dennoch gibt es ein Cloud-Backup von Huawei, was ich da natürlich gemacht habe. Warum wurde das jetzt auch einmal so akut? Ich habe es auch in der Rios Wochensicht schon gesagt. Das ist wegen dieser Drohung der Passwortherausgabe. Das Gesetz ist ja da eingereicht worden. Ob es durchkommt, weiß ich nicht, hoffe ich nicht, bezweifle ich auch. Wissen nicht, weil das mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Aber trotzdem, das Bestreben hier ist schon Grund genug für mich zu alarmieren. Und deswegen wurden auch die Blogs und auch der Netcast verschoben auf einen anderen Google-Account. Ihr habt davon hoffentlich nichts mitbekommen, ja. Und ich hoffe, dass ihr die Folge hier ganz normal bekommt und so. Aber damit ist es natürlich abgesichert, dass hier eventuell hier Zugriff durch Passwortherausgabe auf meinen privaten Google-Account folgt. Das ist natürlich nicht akzeptabel. Und es ist schon ziemlich schlimm, was da für ein Drohszenario aufgebaut wird. Am besten könnte man es beschreiben mit, ihr haltet am besten die Schnauze, dann passiert euch nichts. Ja, also sobald ihr was veröffentlicht und jemand stört sich dran und wird dumm ausgelegt, dann könnte das auch greifen. Und ich habe das letzte Woche ja schon mal gesagt, Juristen sagen eigentlich, dass man jetzt wegen jedem Pups, ja, theoretisch das Passwort herausgeben müsste. Zumindest wenn das Gesetz eben durchkommt. Okay, wie auch immer. Ich kann nur hoffen, dass bald dieses HMS kommt, Huawei Mobile Services, und eben die Google Mobile Services ersetzt. Hier für mich, denn wie gesagt, so einfach die Google Apps löschen geht nicht. Auch wenn man sie gar nicht mehr möchte, geht nicht mehr. Und man bleibt eben drin. Die Verbandlung ist natürlich da immens gewesen. Auch im Hintergrund. Ich habe schon etliche Services abschalten müssen, damit jetzt hier kein Backup beispielsweise mehr gemacht wird von den Smartphones. Ja. Seltsamerweise, ich habe danach, nachdem ich die Backups der Smartphones ausgeschalten habe. Natürlich auch ein bisschen gewartet. Dann habe ich ein Takeout gemacht von Google Drive und in dem Takeout war, damit dürft ihr raten, die Backup-Daten vom Smartphone, obwohl es explizit gesagt wurde, dass die gelöscht werden. Tja, da kann man natürlich jetzt ins Grübeln kommen, ja, aber das möchte ich gar nicht weiter hier vertiefen. Ist mir ehrlich gesagt Schnurzpiep momentan. Hauptsache, die entsprechenden Leute finden dann tatsächlich einen leeren Google-Account vor und genau das tun sie. Ja. Und ja, das war's dann. Die Firmware beim Honor View 20 war ja, um jetzt zu was anderem zu kommen, seit geraumer Zeit nicht mehr aktuell bei mir. Ja, also das Sicherheitsupdate war von Oktober 2019. Letzte Woche habe ich mich darüber schon ausgelassen. Das fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe mich ja auch mit dem mit Honor in Verbindung gesetzt und die bestätigten mir, dass das zurzeit das aktuellste, die aktuellste Version ist. Jetzt glücklicherweise endlich ein neues Firmware-Update ist angekommen auf dem Honor-Gerät und da muss ich jetzt gerade mal schauen, Momentchen, welche Version hier drauf ist, dass der Android-Sicherheitspatch genau vom 1. Januar 2020, das ist momentan das aktuellste. Ein bisschen Zeit vergeht da ja immer. Bisher war eigentlich immer ein Monat zurück. Jetzt sind es 2 Monate, auch nicht so doll, aber okay. Momentchen. Wo ist denn die Version? Das ist auch ein bisschen hier geändert worden, ja, in dieser Ansicht. Hier ist die, na, die Bildnummer wollen wir nicht. Ja. Ist es wirklich nicht ganz so ohne. Na gut, also auf jeden Fall ist das hier die Version 10.0.0.183. Das ist eben jetzt die aktuellste und das erste seit Oktober 2019. Das ist schon sehr, sehr heftig. Das ist jetzt die aktuelle Version. Magic 3.0.0 bleibt die Bezeichnung von der Oberfläche. Das heißt, es sind hier kleine Änderungen gemacht worden, die allerdings gar nicht so verkehrt sind. Deutliche Verbesserungen hier im Desktop-Modus habe ich gespürt. Trotzdem läuft der Chrome-Browser immer noch nicht. Mein Gut, hat sich jetzt eh erledigt bei mir. Ja. Hab da jetzt andere Wege eingeschlagen. Aber trotzdem, der läuft jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Übrigens, seit einem Update des Chrome-Browsers läuft der nicht mehr. Und nicht etwa nach einem Update von Honor. Also ist jetzt da endlich und das dürfte auch andere Leute betreffen, nicht nur das Honor View 20, sondern auch andere Honor-Geräte, die jetzt eben entweder die neuen Updates schon haben oder demnächst bekommen werden. So, dann gab es noch gleich einen riesen Kracher. Die Google I.O. 2020 ist abgesagt worden, ja. Es gibt keine Veranstaltung in dem Sinne, wie das vorher war, wo Leute hinkommen und Live-Show, Bühnenshow und so weiter, gibt es alles nicht. Es wird vermutet, noch ist nicht 100% sicher, es wird vermutet, dass die Google I.O. in Form eines Videostreams und Video-Live-Streams eben gemacht werden, ohne Publikumsbeteiligung vor Ort. Ja. Warum? Ihr könnt es euch ja schon denken. Ne? Coronavirus. Ja, also genau. jetzt ist schon wieder ein großes Event abgesagt worden. Das ist übrigens nicht das Einzige, was abgesagt wurde. Unmengen an Technik-Events wurden abgesagt. Im Prinzip ist die PR-Maschinerie momentan so ziemlich lahmgelegt. Offenbar muss man aber ganz ehrlich auch sagen, wenn man sich das anguckt, muss man nicht mehr unbedingt sagen, dass diese Bühnenshows also massiv oder essentiell sind für diese Firmen. Alle haben irgendwie dann die Vorstellung anders gemacht und man sollte sich eigentlich dann im Nachhinein fragen, muss man sowas überhaupt noch machen? Ja. Ich weiß nicht. Gut, ich muss sagen, das gefällt mir schon, wenn es so eine große Show gibt, ja, so ein riesen Happening gemacht wird, da freut man sich dann drauf und ja, es hat schon einen gewissen Flair. Ich weiß nur nicht mehr, ob das so für die unter 30-Jährigen noch wirklich interessant ist oder ob die das nur noch eher so Hipster-Style im Wohnzimmer in Wohnzimmergröße sehen wollen. Also, ich weiß nicht. Ist ja so ein Trend auch bei Google gewesen, so die verschiedenen Events, die noch außer der Google I.O. stattfinden, die waren eher so gehalten, so Ambiente, ne? Hier mein Wohnzimmer und ja, ein paar bärtische Typen drin und das war's. da könnte ich jetzt noch richtig reinhauen da, verbal, aber okay, ist egal. Trotzdem, ich finde, es fehlt was und damit müssen wir uns aber abfinden. Tja, so sieht es aus. Übrigens noch wegen Google Apps auf Huawei Phones. Ihr wisst ja, da das ist möglich, ja, wenn man es unbedingt will. Da gab es aber auch Probleme, alte Möglichkeiten wurden da versperrt. Das ist jetzt wieder im Prinzip möglich. Es gibt noch andere Methoden. Eine davon wurde beispielsweise bei GIS China gezeigt. Ehrlich gesagt, das wäre mir alles zu kompliziert, aber... Wobei, was heißt kompliziert? Es wäre mir zu aufwendig für das, was es eben gibt. Nämlich, dass man dann sich trotzdem wieder mit diesen Google Apps abgeben muss. Warum sollte man das tun, Mensch? Wenn man erstmal davon weg ist, fragt man sich, warum habe ich denn eigentlich das die ganze Zeit unbedingt so gewollt? Ja, es ist wirklich fantastisch. Aber wenn man es unbedingt will, ja, geht es jetzt so, dass man eine App Chat-Partner installieren kann. Ja. Dort gibt es dann eine Funktion, das nennt sich Repair Now. Ja. Muss man dann aufrufen, dann aktivieren, also in der App wird man dann gefragt, aktivieren, das tun, einen Neustart durchführen, ja. Dann in den installierten Google Store sich einloggen mit einem Google Account, also sprich mit eurem Google Account, und dann einen neuen Google Account kreieren oder die Google Apps mit dem Play Store installieren. Dann hat man den Play Store und dann braucht ihr auch diese Chat-Partner-App nicht mehr. Die könnt ihr dann wieder löschen. Und trotzdem habt ihr noch die Google Apps drauf. Also eigentlich ziemlich einfach und es ist ein bisschen skurril, weil man so eine App da installieren muss und was diese App dann machen kann, das ist schon interessant, ja, aber man muss hier nichts routen oder ähnliches, sondern man kann das einfach so tun und dann hat man den Play Store, also es geht, ja. Ich verfolge auch das Tech-Blog vom Chris, ja, und ich wollte es eigentlich schon letzte Woche sagen, aber ich hatte da keine Zeit mehr in der Sendung, das ging einfach zu schnell herum, wir hatten zu viele Themen. Und zwar hat er einen interessanten Artikel geschrieben, Steckdosen durch Ladezustand des Smartphones schalten. Ich fand das wirklich eine ganz interessante Sache. Was macht er? Er nimmt Tasker und nutzt da ein Plugin dafür, Join nennt sich das, und damit verbindet er das Ganze mit IFTTT und löst quasi dann per Tasker eine Aktion aus, wenn der Akkustand des Smartphones, auf dem Tasker installiert ist, einen gewissen Wert unterbietet. Ja? Und dann wird die Steckdose eingeschaltet, die das Smartphone lädt. Bis zu dem Punkt, dann, wenn wieder ein gewisser Ladestand erreicht ist, und dann wird die wieder abgeschaltet. Das ist nicht schlecht. Somit kann man eben die empfohlenen 10 bis 90 bzw. 20 bis 80% Ladestand immer behalten, auch wenn man das Gerät, sagen wir mal, über Nacht anschließt. Ich selbst finde das ja mit den Handys nicht erforderlich, da das den Handys nichts ausmacht. Das ist nicht nur getestet, sondern das ist eigentlich eine Tatsache. Ja. Alle meine Akkus haben hier extrem lange Lebenszeiten und ich habe die immer vollgeladen, ganz klar, weil morgens brauche ich meinen 100% Akku, da geht gar nichts mit 80%. Ja. aber okay, so könnte man das machen, wenn man besonders vorsichtig sein will oder auch für andere Sachen das beispielsweise nutzen kann. Eine Benachrichtigung beispielsweise ist mit Tasker super einfach, da muss man auch nicht mal mit IFTTT hier sich verbinden, also zum Beispiel eine Benachrichtigung via Mail oder ähnliches. Kann er natürlich auch, dass zum Beispiel über IFTTT dann eine Benachrichtigung an, ich meine, das müsste möglich sein, an den Amazon Echo geht, dass man hingewiesen wird, ne, hier drauf, ne, lade mal, dann Handy, Achtung. Finde es gar nicht so schlecht. Also, coole Geschichte. Tasker ist ja sowieso so ein richtiges Multitool, mit dem man alles Mögliche machen kann. Und ja, ich fand den Artikel sehr interessant im Chris Tech Talk. Die Domain ist chris-tech-talk.blogspot.com. So, weiter geht's mit dem interessanten sogenannten Huawei-Ban, ja, den Huawei mittlerweile als Farce darstellen lässt. Nicht nur, dass der dass letztes Jahr die Zahl der Geräte, die verkauft wurden, phänomenal gut waren bei Huawei. Man erwartet zwar für 2020 deutlich weniger verkaufte Geräte, das liegt in der Natur der Sache, ganz klar. Aber man hat auch einen Ban umgangen, indem man gesagt hat, okay, wir schmeißen US-Technik raus, wir machen alles mit chinesischer Technik oder sonstiger Technik, die eben nicht unter US-Patente fallen. Und siehe da, 50.000 5G-Basisstationen sind bereits ohne US-Technik gebaut worden. Damit haben sich erneut die USA ins eigene Bein geschossen, statt dass sie jetzt Geld verdient hätten mit den Bauteilen. Also die Firmen tun einem echt leid in den USA. Aber ich habe eine gute Lösung für euch, liebe US-Firmen. Meldet euren Hauptsitz in der EU an und flieht aus den USA. Dann könnt ihr auch eure Produkte verkaufen an fortschrittliche Firmen wie Huawei. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass Huawei ein Problem hat durch den Wegfall von den Google-Diensten. Zwar hat man erwartet, dass das Problem größer ausfallen würde. Auch ich hätte erwartet, dass da mehr Probleme auftauchen würden, aber wenn ich mir so das angucke in verschiedenen Foren und Kommentaren, dann sehe ich, dass es nicht immer nur, oder was heißt nicht immer nur, dass es sogar eine beachtliche Anzahl von Menschen hier das ganz positiv findet, ja, ähnlich wie ich, dass eben hier jetzt eine Chance gibt, von den Google Apps wegzukommen. Aber man braucht natürlich Apps. Das heißt, Huawei braucht in seinem eigenen App Store, App Gallery natürlich Apps. Und auch wenn die Gelder, die dort fließen, ziemlich hoch sind, also man hat ja Milliarden angesetzt, um die App-Entwickler dazu zu bringen, hier Apps zu veröffentlichen. Man zahlt den Entwicklern eine gewaltige Summe. Ist jetzt sogar möglich, dass die, nicht alle, aber für die, die es eben hier in Frage kommen, für diese Entwickler, wie das da genau ausgetüftelt wird, weiß ich natürlich auch nicht, dass die 90% der Einnahmen bekommen. Ja, also normalerweise sind es höchstens 70%, und hier sagt hier Huawei, okay, wir wollen nur 10% und 90% bekommt der Entwickler. Das heißt 20% mehr als bei Google. Wahnsinn. Und es gibt sogar ein Incentive, das haben jetzt mehrere Newsseiten gemeldet. Ein Incentive, bei dem der Entwickler sage und schreibe alles bekommen kann, wo Huawei kein Geld mehr mit verdient, 100% der Einnahmen an den Entwickler geht, zumindest für eine gewisse Zeit, ja, und für gewisse Entwickler. Ja. Das ist nicht schlecht und das wird hoffentlich auch ein paar Entwickler dazu bringen, weiter für Huawei eben zu programmieren bzw. Apps in den App Store zu stellen. Das, um bei Huawei mal zu bleiben, wir haben heute viel Huawei, genau, weil die haben nämlich wieder einiges an Neues gebracht und es gab auch einige neue Meldungen, zum Beispiel auch eine neue Meldung zum Huawei Mate 40. Ja, das ist zwar noch in relativ weiter Ferne, aber ihr wisst ja, die Gerüchteküche brodelt da und manchmal werden auch ein paar Sachen eben geleakt. Und jetzt ist es so, dass es ziemlich sicher ist, dass das Huawei Mate 40 einen 5-Nanometer Kirin 1020 Prozessor hat. Also eine Weiterentwicklung, natürlich, wie könnte es auch anders sein, aber mit über 50% Leistungssteigerung gegenüber dem Vormodell, gegenüber dem 990er. Und das ist ja schon ein Powerhouse. Also der 1020 Kirin wird richtig reinhauen. Und da kann man auch sehr gespannt drauf sein, was da dann möglich wird durch diese massive Leistungssteigerung. Nicht schlecht. Ja klar, natürlich wird auch 5G Baseband mit integriert sein auf diesem Chip, das dürfte ja in der nächsten Handy-Generation definitiv Standard sein. Währenddessen etwas, was schon wesentlich näher ist, oder nee, eigentlich nicht. Ich glaube, die P-Reihe kommt immer nach dem Mate, oder? Ich glaube, Mate kommt immer zuerst, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das Huawei P40 Pro, da hat man auch schon einiges rausgefunden. Und zwar wird es zwei Kamera haben mit großen Sony-Sensoren und zwei Zoom-Kameras, also ein Quad-Cam sozusagen. Ja. Und interessant hier diese Sony IMX700 Sensoren, die da Verwendung finden, mit 52 Megapixel Bildauflösung, die aber dann eben zusammengefasst werden in ein 13 Megapixel Bild, ja, und dann die Ultra-Wide Cine-Kamera der IMX650, der hat eine 40 Megapixel Auflösung, die geht auch direkt durch. Und die zwei Zoom-Kameras mit 10-fach optischem Zoom, wow, und 3-fach Vergrößerung für die Telefoto Kamera. Ja, genau. Zwei Zoom-Kamera. Also, ja, genau. Zwei Zoom-Kamera. Einmal eine Periskop-Kamera mit 10-fach optischem Zoom und eine reguläre Telefotokamera mit 3-fach Vergrößerung, die nicht variabel ist. Wahnsinn. Also, auch bei dem P40 kann man also einiges erwarten, vor allem was die Kamera betrifft. Wenn diese Bilder, die hier geleakt wurden, stimmig sind, also stimmt, dann sieht das auch wirklich sehr, sehr gut aus. Die Kameralinsen sind hier neuartig. Man hat jetzt hier eine rechteckige Kameralinse, ja, gar nicht so übel, zusätzlich zu den anderen normalen runden Kameralinsen. Wahnsinn. Also ich bin da wirklich begeistert davon, mit dem, was man momentan hier hört an, Gerüchte, und mal sehen, was sich davon dann auch wirklich als wahr herausstellt. So. Ja, die letzte Sache mit Huawei war noch ein Smart Screen. Der V65 Honor Edition wird jetzt im Vorverkauf oder ist bereits im Vorverkauf bestellbar. Das Teil ist riesig, natürlich klar mit dieser 65 Zoll Front. 3840x2160 Bildpunkte Auflösung, 4K, Quantum Dot Screen, ja. Dieser Smart Screen kommt mit 4 GB Speicher und 128 GB Storage. Jetzt sagt ihr, warum im Moment ein TV-Gerät? Nein, es ist eben kein TV-Gerät, es ist ein Smart Screen. Der kann noch wesentlich mehr und ist auch dafür ausgelegt, ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, dass ihr quasi mit euren anderen Huawei und Honor Geräten quasi die Inhalte direkt ohne irgendwelche weitere Sachen anzeigen könnt, und dieser Screen kann auch sich mit anderen Smart Home Geräten verbinden und ist somit ein eigenständiges System an sich. Auf diesem Gerät wird das Harmony OS laufen von Huawei, so wie das auch angekündigt war. Und ja, ansonsten eine interessante technische Sache, finde ich. Ein A73 CPU mit A53 Dual-Core als Assist und eine Quad-Core G51 GPU. Gar nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ob die geleakten Fotos da jetzt stimmen, weiß ich nicht. Die ausfahrbare Kamera oben ist, dürfte auch interessant sein. Und auch das zeigt natürlich, dass das Gerät auch autark hier arbeiten kann. Und auch für Videochat bestens gerüstet ist. Coole Geschichte. Ob es das jemals bei uns gibt, weiß ich nicht. Ich kann es nur hoffen. Aber der Preis ist auch nicht ganz so günstig. 1.100 oder also knapp 1.200 Dollar. Ist schon ein ziemlicher Pappenstiel. Ja, also das ist schon wow, nicht schlecht. Das Black Shark 3, ja, das sorgt ja für Furore momentan in auf den Social Media Sites. Das hat auch schon 5 Millionen Reservierungen jetzt durchbrochen, die Marke. Wundern tut es mich nicht, weil das Ding verspricht natürlich ein absoluter Technikkracher zu werden, und zu Recht werden da die Gamer angesprochen. Ja, nur mal zum Überblick noch, was das Teil alles so drauf hat. Das Black Shark 3. Ja, so, Moment, aufrufen. Das hat ein 6,67 Zoll Screen mit 1080x2400 Bildpunkte Auflösung. Qualcomm Snapdragon 865, Octa-Core 284 GHz. 8 GB RAM ist die kleinste Version mit 128 GB und die größte 12 GB RAM mit 256 GB Speicher. Das ist natürlich die Gaming-Ausführung Deluxe, ganz klar. Triple-Kamera, Und 4720 mAh Akku, auch das richtig viel, damit man auch genug Zeit hat zum Zocken. Übrigens zum Vergleich zum Asus Republic of Gamers Phone 2 schneidet es da deutlich besser ab. Das hat nur einen 855 Plus Octa-Core Prozessor, auch ein kleinere Bild Darstellung. Allerdings gibt es dieses ROG Phone 2 gleich mal nur am Anfang mit 12 GB RAM, 256 GB Storage und gibt es bis 12 GB RAM und 1 TB Storage. Also was den Speicher betrifft, hat das ROG Phone dann doch die Nase vorn, aber nicht was eben die reine Rechenleistung betrifft. Da muss man dann abwägen, was einem da als Gamer wichtiger ist. Dualkamera, 6000 mAh Akku, auch hier mehr Power mit dem Akku, ja. Aber es gibt ja auch noch ein anderes, das Vivo IQ 3. Das hat zwar den kleinsten Bildschirm mit 6,44 Zoll, hat aber ebenfalls ein Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core wie das Black Shark 3. Hier gibt es Versionen ebenfalls bis 12 GB RAM, 256 GB Storage mit einem 4400 mAh Akku und eine Quad-Cam. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht jetzt so, ohne dass ich beide Geräte probiert habe, entscheiden, welche ich da favorisieren würde. Ja. Allerdings, das Black Shark hat, glaube ich, noch diese Shoulder Buttons. Bin mir nicht ganz sicher, ob das, es gibt zu viel Gamer-Phones momentan, ob das Black Shark war mit den Shoulder Buttons. Ich meine aber ja. Und das wäre dann schon mal ein richtiger Vorteil noch für ein Gamer-Phone. Jo. Übrigens auch noch für andere Sachen. Man kann nicht genug Buttons an der Seite haben, finde ich. Ja. Warum, werde ich euch noch später bei der App der Woche sagen. Warum die Hardware-Buttons an einem Gerät neben an der Seite dann doch manchmal ganz cool und ganz nützlich sein können. So, Redmi hat das erste Gerät angekündigt mit dem MediaTek Dimensity 800 Prozessor. Man sieht, auch hier geht wieder vieles jetzt ziemlich schnell und immer mehr Firmen schwören auch dem Snapdragon ab. Und bringt dann eben alternative Prozessoren mit ins Spiel. Der Dimensity 800 ist nicht der High-End-Prozessor. Das dürfte der 1000 und 1000L sein. Aber dennoch ist es eine interessante Sache für Midrange-Geräte. So soll offenbar dieser Prozessor in einem Redmi Note 9 Pro eingesetzt werden. Und das zeigt dann, dass das auch für den Mid-Range-Bereich eben gedacht ist. Das Nubia Red Magic 5G, das wird wohl nicht für Mid-Range-Bereich gedacht sein. Da habe ich schon drüber berichtet. Das ist das mit dem Lüfter. Ja, ja genau, mit dem Lüfter drin. Und da gibt es auch noch eine spezielle Transparent Edition oder soll es da geben, das wurde angekündigt, wo man auch dann tatsächlich den rotierenden Lüfter sehen kann im Betrieb. Das ist der Wahnsinn, ja. Also man hat hier wirklich ein translucentes Gehäuse hinten und sieht dadurch eben den Lüfter, wie der arbeitet. Fantastisch oder auch erschreckend, dass jetzt das erste Gerät, das erste Smartphone mit Lüfter auf den Markt kommt. Wo kommt das? Wo soll das noch hinführen? Der Hammer. Oh Mann. Tja, weiß nicht, ob die Hitze hauptsächlich vom Snapdragon 865 produziert wird oder von den 16 GB RAM, die eingebaut sind hier in diesem Red Magic 5G. Das wird auch noch ein Gerät sein, da werden wir sicherlich noch davon sprechen. Auch der 144 Hertz Screen dürfte doch für einen Kopfkratzer sorgen. Ja. Naja. Gut, aber ihr wisst ja, ich bin technikbegeistert und solche Daten sind für mich natürlich äußerst beeindruckend. Deswegen muss man auch ganz klar sagen, herzlichen Glückwunsch Oppo mit dem neuen Find X und Find X Pro. Da geht es ja auch richtig zur Sache, was die technischen Daten dort von betreffen. Ja, so sieht das aus. Denn nicht nur auf DxOMark findet sich jetzt das Find X2 Pro ganz, ganz, ganz weit oben. Ja, zusammen nämlich mit dem Xiaomi Mi 10 auf Platz 1, Leute. Ja, wuh. Sondern auch was die technischen Daten anbetrifft, ist das Teil natürlich ein schönes, solides Gerät. Ja, muss man sagen, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja, ist da natürlich schon nichts mehr, ne? Nein, das ist ja schon Standard. Also das Find X2 Pro jedenfalls haut richtig rein. Mit den Daten, also die Kameras, ich habe eben gesagt, die DxOMark, die sind einer der besten, die ihr momentan kaufen könnt, von der Qualität her. Damit möchte ich erstmal hier mit den Kameras dann auch sein lassen. Da kann man die vielen technischen Daten, die da bei den Kameras anfallen, ja, die sind eigentlich fast schon uninteressant. Die Praxistests sind da eben deutlich interessanter. Und ja, gut, wie gesagt, 120 Hz Bildwiederholfrequenz, 12 GB RAM-Speicher, kommt ja immer mehr, 65 Watt Flash-Charge, ja, von 0 auf 100 in 38 Minuten, wow, kommt in einigen interessanten Farben, in Glas, in der Ocean-Ausstattung, das ist so ein, ja, Blau, in Keramik. Das gibt es nur in Schwarz und in einer veganen Leder-Edition in Orange. Also Orange. Nicht schlecht. Dual-Speakers gibt es da. Dann natürlich auch HDR-Video. 6,7 Zoll AMOLED-Screen. Übrigens 240 Hertz Touch-Sampling. Ja, wow. Das heißt, Verzögerung durch Eingaben dürften da der Vergangenheit angehören. Ja, 256 GB Storage für das normale X2 und für das X2 Pro sind es sogar 512 GB Storage. Ja, auch hier bei dem Storage sind die Firmen jetzt zumindest in China, wo eben der Bär steppt, hier deutlich nach oben gegangen. Endlich, muss ich ganz klar sagen. Und jetzt wird es auch wieder richtig interessant, weil jetzt sind die Cloud-Dienste immer weniger vertrauenswürdig momentan. Ja. Und jetzt muss wieder mehr offline gespeichert werden. Ich könnte jetzt eine ganze Zeit lang hier rumheulen, was ich hier jetzt alles machen muss. Aber das habe ich schon bei der Rios Wochensicht gemacht. Ne. Hier, ne, zurück zur Steinzeit. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Festplatten rumliegen. Das sind die ganzen Daten drauf. Ja. Die muss ich dann so jeden Tag oder alle paar Tage hier backuppen. Ne. So, und fühle mich wie in der Steinzeit. Ne. Vorher habe ich die Daten einmal daheim und einmal in der Cloud gehabt. Wunderbar. Ne. Einige dann auch nur noch in der Cloud, verschiedenen Clouds, ja. Tja, jetzt ist das nicht mehr ganz so einfach, aber okay. Ich weiß auch nicht, wo das noch ist. Wisst ihr, wenn solche Dienste durch Drohung von Passwortherausgabe nicht mehr sicher sind, wie soll man dann noch Leute davon überzeugen, ja, die Daten dort hinzulegen? Ich meine, wir haben so lange gebraucht, bis die Leute hier in Europa endlich mal angefangen haben, ne, hier zu wechseln. Jetzt sehen die das hier und sagen, oh Gott, was ist denn jetzt los? Also es ist schon wirklich traurig. Also Deutschland wird wirklich hier zurückgeschmissen durch solche dummen Gesetze, ja. Ich kann nur hoffen, dass dieses Gesetz hier rechtzeitig gestoppt wird. Aber trotzdem, das Vertrauen ist natürlich weg, wenn solche Politiker das Sagen haben, die wirklich ernsthaft sowas fordern, Passwort herausgabe, wirklich ernsthaft, ja, dann frage ich mich, ob wir hier noch in einem Staat leben, der überhaupt noch Menschenrechte sinnvoll vertritt, ja. Also, ich sag's immer wieder gern, aber China will keinen Zugriff auf die Passwörter haben. Ja, also, das sollte man sich vielleicht mal überlegen, was das bedeutet dann. Gut, weiter geht's. 2-in-1 Wireless Charger. Tja, ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Wireless Chargern. Warum? Ich sehe den Sinn irgendwo nicht ganz so. Okay, aber wenn man das einfach hinlegen will unbedingt, ja, ne, und lädt sein Gerät damit, alles klar. Doch, es gibt da so ein paar kleine Dinger, da habe ich mich immer schon gefragt, wissen das die Leute eigentlich, ja? Die Dinger strahlen saugut. Ich meine, ich bin kein Elektrosmog-Chaot, ja? Wenn ich das wäre, würde ich wahrscheinlich hier die Panik kriegen, weil ich bin hier in Kabelsalat und allem möglichen umgeben, ja? Hier Monitore strahlen auf mich ein, Smartphones liegen hier rum, ja? Also furchtbar Chaos, ja. Ich habe mehr Wi-Fi-Geräte hier rumfunken als was weiß ich alles, ja. Irre. Und also kein Problem. Aber wisst ihr, so unnötige Dinger, das muss ja auch nicht sein. Und vor allem nicht, wenn man das Ding auf dem Nachttisch liegen hat. Aber okay, ne? Zumindest hat sich jetzt mal Xiaomi Gedanken gemacht, was kann man denn mit dieser unnötigen Abwärme da machen, ne? Man macht einen Tassenwärmer draus. Also 2-in-1, ihr könnt einmal euer Smartphone drauflegen, da wird's geladen. Oder ihr stellt eure Teetasse ab, dann wird euer Getränk, euer Kaffee, ja, wird dann warm gehalten. 55 Grad warm wird es gehalten. Da könnt ihr mal sehen, was da für Power ist, ne? Also, cool, 2-in-1, ne? Wenn das Handy nicht geladen wird, wird eben eure Teetasse warm gemacht durch die Wärme. Mhm. Schön, ne? Cool. Gibt einem aber doch zu denken. So, Realme 6 Pro, da wurde auch einiges jetzt bekannt, da hat einer auch schon getestet, nämlich von GSM Arena, und die Specs sind auch da relativ interessant, wobei das Realme 6 ja eigentlich mehr so ein günstiges Gerät sein soll, vor allem in Indien eben, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock hier umzurechnen, 16.990 indische Rand sind das, glaube ich, was denn genau? Keine Ahnung. Dann kriegt man dafür ein 6,6 Zoll Display mit 1080x2400 Bildpunkte Auflösung. Quad-Cam von Bayer, immerhin nicht schlecht. Front-Facing-Kamera 16 Megapixel, Qualcomm 720G Prozessor, da merkt ihr es schon, ja, soll es eins von den günstigen sein, ja, normalerweise sage ich ja nichts mehr mit den Mid-Range-Geräten, aber hier ist anzumerken, dass es eben hier auch doch eine Version gibt mit 8 GB, 128 GB RAM, und das, seht ihr, das ist genau das, was ich meine, das ist die neue Mid-Range, 8 GB, 128 GB Storage. Android 10 ist damit drauf, 4300 mAh Akku, LTE natürlich, Bluetooth 5.1, also eigentlich alles, was man so braucht zum normalen Rumtüfteln mit dem Gerät, das ist ja gar nicht so schlecht, und das Realme 6 Pro dürfte sicherlich, wenn es denn in unsere Region kommt, recht günstig zu bekommen sein, und ja, wäre doch eine gute Alternative. Allerdings ist es fraglich, ob es bei uns kommt, weil Realme hat jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit viel Intention gezeigt, hier in die westeuropäischen Märkte hier reinzudrängen. Vielleicht, weil die Konkurrenz hier doch sehr groß ist. Ja, ich werde heute mal ausnahmsweise wieder was verlinken in den Shownotes, und zwar die Hidden Codes, die es gibt. Ihr kennt vielleicht noch, die gibt es schon sehr, sehr lange, die USSD-Codes. Die gibt man ein in der Telefon-App, also im Dialer. Ja, die sehen etwas kryptisch aus, ne? Zum Beispiel könnt ihr mit Sternraute 4636 Raute Stern kriegt ihr die Informationen über euer Phone, über eure Batterie und also Akku und eure Benutzungsstatistiken angezeigt. Ja, denn im Android-Zeitalter könnt ihr alles Mögliche bekommen über diese Codes. Ihr könnt sogar einen kompletten Wipeout von eurem Gerät machen mit diesem Code. Ja, also ihr müsst nur diesen Stern, ne, Code, Stern, Raute, ja, und dann bekommt ihr tatsächlich ein absolut leergefegtes Gerät. Und das wird auch die Phone-Firmware quasi reinstalliert. Cool. Informationen über die Kamera kann man beispielsweise abfragen. Ja, man kann auch Tests machen, ja, zum Beispiel Wireless LAN testen, Geschwindigkeiten und so weiter, ja, GPS-Tests, auch sogar LCD-Tests, Audio-Tests kann man hier veranlassen. Ja, da war noch was Interessantes, wo ich gedacht habe, das ist wirklich nicht schlecht. Ja, da gibt es auch noch Service-Menüs, die man da aufrufen kann über diese Funktion. Ah ja, genau. Wenn ihr zum Beispiel all eure Medienfiles schnell ein Backup machen wollt, auch das geht über einen USSD-Code. Ja, fantastische Geschichte. Es ist ja unglaublich alt, was da so verborgen ist. Ja. Ihr könnt da alles Mögliche eben an Informationen rausbekommen über diese USSD-Codes. Deswegen verlinke ich das mal, da ist eine ganze Liste drin. Ihr werdet teilweise euch die Augen reiben. Und natürlich bleibt auch die Frage offen, sind diese USSD-Codes sicher? Tja, keine Ahnung. Eins ist auf jeden Fall sicher. Man kann oftmals hier Daten abfragen über diese USSD-Codes, die man nicht vermutet hätte, dass das geht. So, jetzt zum letzten Teil, die Antutu Benchmark App, Leute, ist verschwunden aus dem Play Store. Die wurde gelöscht von Google. Jetzt ist das große Rätselraten. Google sagt nicht, warum sie die rausgeschmissen haben. Ja. Es wird allerdings vermutet, dass der CEO, Fu Zheng nennt er sich, ja, dass der der Grund ist, weil der ist nämlich nicht nur der CEO von der Firma, die Antutu vertreibt, sondern der ist auch der CEO von Cheetah Mobile. Und die Cheetah Mobile, die wurden ja schon vor einiger Zeit komplett aus dem Play Store geschmissen. Alle Apps wurden verbannt. Von daher denkt man, dass das der Grund ist, warum jetzt Antutu ebenfalls rausgeflogen ist. Das heißt aber auch, man vermutet, dass eben Antutu irgendwelche Sachen im Hintergrund gemacht hat, die gegen die Guidelines von Google verstößt, gegen die Play Store Guidelines. Was das im Endeffekt ist, kann man nicht sagen. Werbung? Was passiert da? Also ich hätte von Google gerne eine Stellungnahme mal gelesen. Warum diese App? Ist die gefährlich? Müssen die Leute, die jetzt die Antutu-App bereits installiert haben, jetzt unbedingt diese App löschen? Ist da Malware oder Adware mit drin? Das wäre ja eine gute Information gewesen. Leider kann ich es euch nicht sagen. Nur so viel. Die ist rausgeflogen vom Play Store und ich kann nur empfehlen, sicherheitshalber, dass ihr Antutu mal löscht, weil es unklar ist, ob da nicht vielleicht irgendwas falsch gelaufen ist oder da irgendwas installiert wird, was nicht ganz okay ist. Ja. So, jetzt komme ich zu der Community. Da war eigentlich einiges los. Ich roll's mal von hinten auf, genau. Da schreibt der Chris mal eine Frage an die Alexa-Nutzer. Könnt ihr sinnvoll Notizen, keine Einkaufslisten anlegen? Da sieht es von Seiten Google eher mau aus. Ich habe mir zwar etwas über IFTTT erstellt, ist aber bei weitem nicht so komfortabel. Ja, also, das ist wirklich ein Problem. Also, Einkaufslisten ist kein Problem. To-Do-Listen ist auch kein Problem. Vielleicht kommt das schon wieder etwas näher an dem, was du meinst. Also, die Standard-To-Do-Liste kann man ohne weitere Software direkt mit dem Amazon Echo, ja, ich sag jetzt immer Echo statt dem Namen, sonst geht eure Geräte an. Kann man also ohne weitere Software eine To-Do-Liste und natürlich die Einkaufsliste führen, klar. Da muss man nur sagen, zum Beispiel, was weiß ich, setze Wandstreichen auf die To-Do-Liste, zack, ja, und dann ist es da drauf. Aber es gibt noch was anderes. Man kann nämlich mit dem Echo oder mit diesem Dienst tatsächlich etliche andere Dienste mit verknüpfen, als da wären. Ich gehe gerade mal in die Einstellungen hier. So, also wenn ihr in die Einstellungen geht von der Alexa App, ja, dort findet ihr dann Listen. Ja, dort müsst ihr das einrichten. Das geht dann alle für alle eure Echos. Ja. Da könnt ihr auswählen zwischen den Anbietern Todoist, Anylist und Any.do. Diese drei Anbieter haben jeweils jede Menge an verschiedenen Sachen im Angebot, verschiedene Arten von Listen. Ja. Alleine, was ich jetzt schon bei Any.do gesehen habe, ist ziemlich beeindruckend. Anylist, auch hier, ja, kann man zum Beispiel also teilbare Listen erstellen, schnell organisieren, ja, verschiedene Sachen, auch zum Beispiel für Rezepte beispielsweise, ja, was ich jetzt hier zum Beispiel von der Webseite aus sehe, ja, geht alles ziemlich schnell und organisiert vonstatten und man kann da eben auch tatsächlich das via Echo machen, ja. Wie gesagt, bei AnyDo habe ich ebenfalls schon jede Menge Sachen gefunden. Jetzt gucke ich nochmal bei To-Do ist. Da dürfte auch einiges möglich sein. Moment, ja, ich sehe es schon. Ja, auch da sind natürlich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, was Listen betrifft. Und bei AnyDo, da sind auch noch ganz andere Formen von ja, ich möchte schon fast sagen, das sind schon keine To-Do-Listen mehr, sondern das ist, geht schon mehr in andere Richtungen. Also da kann man so viel machen. Die haben ja auch Kalender beispielsweise, Grocery List, ja, also die Einkaufsliste separat nochmal, To-Do-Listen, Reminder, ja, und der tägliche Planer. Auch hier kann man eben da einiges erwarten. Und auch das kann man eben steuern von diesem Echo. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus. Drei verschiedene Firmen, die man voll integrieren kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Zusätzlich zu der Standard-To-Do-List, die eben dort möglich ist. Jetzt reine Textnotizen. Ja, da muss ich ehrlich gesagt mal gucken. Das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das da gehen wird. Aber da muss ich selbst jetzt mal hier schauen und guck mal nach den Skills. Da wird nämlich... So, Moment. Da wird ja von den möglichen Anbietern einiges gezeigt. Also ich sehe hier gleich zum Beispiel am Anfang... Also ich weiß nicht, wie gut das ist. Ja. Beispielsweise ein Programm Easy Memo. Ja. Was ich sehr interessant finde hier, E-Mail-Notizen kann man da machen. Einfach zum Beispiel mit ne, Name, starte E-Mail-Notiz. Ja, dann eben so die Notiz aufsprechen. Hm, und für kurze Notizen. Ja, und dann wird es an bis zu 3 E-Mail-Adressen, die man hinterlegt hat, verschickt. Somit kann man dann auch gleich noch jemand mit auf die Liste holen oder man macht sich eben hier einen eigenen Filter beispielsweise in seinem E-Mail-Account, ja, dass es zum Beispiel ein spezieller Folder, ein spezieller Ordner geht und somit hat man dann ruckzuck ein Sammelsurium von Notizen auf seinem E-Mail-Account, ja, gar nicht so schlecht. Also das ist eine ganz, ganz nützliche Geschichte und jep. Also es gibt noch sehr viele andere Firmen, zum Beispiel Mein Memo, ja, gibt es da noch, komischerweise hier wird auch AnyDo genannt als Notizen, ja, aber ich weiß nicht, ob man das als Notizen zählen kann. Ja, so sieht's aus. Also über die Skills geht's auf jeden Fall, da gibt's etliche Anbieter, ansonsten eben über die Einbindung, über die Einstellung von der App. So, jetzt wie sind wir zeitlich? Gut. Jetzt muss ich mal ein bisschen weitergehen. Achso. Die Sache mit Andreas habe ich schon in Darius Wochensicht beantwortet. Da war noch was und zwar wegen Miracast, das heißt versus Chromecast. Das ist allerdings so eine Sache. Wir hatten das schon mal, ja. Das Problem ist, dass die meisten Apps, die eben unter Google laufen oder in der Google-Dienste laufen, nur noch Chromecast anbieten. Anders hingegen sind zum Beispiel die Huawei-Geräte, auch vorher schon, ja, die haben nämlich, also bevor das Ganze war hier mit diesem Problem, sage ich mal, die haben nämlich hier tatsächlich schon seit eh und je Miracast verwendet. Das ist wiederum kompatibel mit dem, was im Fire TV eingebaut ist. Eigentlich geht das ganz einfach, ja, Fire TV starten, in die Einstellungen gehen, dort Screen Mirroring aktivieren, dann wird gesucht, dann startet man eben das Screen Mirror auf dem Smartphone und dann wird via Miracast das übertragen auf den TV-Screen und alles, was eben auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird eben auch auf den Screen gecastet. So soll das sein und das ist nämlich auch das Workaround für dieses NewPipe, um da YouTube-Videos zu gucken. Ne? Natürlich gibt es auch noch bei NewPipe die Möglichkeit, dort einfach die Download-Funktion benutzen und dann hat man die Datei auf dem Smartphone. Und dann kann man einen beliebigen Player nehmen, zum Beispiel VLC, und kann diese Datei dann streamen, entweder zu Miracast oder eben zu Chromecast, weil, soweit ich weiß, hat VLC eine Chromecast-Funktion integriert. Das wäre also dann durchaus möglich. Ansonsten direkt streamen wäre da, wenn man kein Chromecast eben angeboten kriegt im Smartphone oder in der App, dann vielleicht eben die Screencast-Funktion aktivieren in den Geräten und dann eben das darüber schauen. So. Was gibt's noch? Was sonst noch was Interessantes? Moment. Der Mitch hat noch geschrieben, bin nun seit gestern auch im Besitz von Android 10 und jetzt zur frühen Stunde das WebDOS forsten zu wollen. Wo und was sind die Änderungen? Ja, also die Änderungen sind zwar vielfältig, die sind aber hauptsächlich unter der Haube. So wird zum Beispiel das komplette Dateimanagement auf den Kopf gestellt, die Zugriffsrechte werden neu verbundelt, ja. Vieles andere auch, was natürlich auch zu Problemen führen kann. Ich war da jetzt wirklich kein begeisterter Fan davon. Letztendlich war es zwar nicht ganz so schlimm, aber ich merke die Auswirkungen trotzdem jetzt gerade hier, wenn ich mit externen Laufwerken herumfuchtel. Wie schön war das noch bei Android 8? Ja, wie super schön und einfach. Ja. Und jetzt hier bei Android 10 ist es kaum noch möglich, einen vernünftigen Dateimanager zu finden, mit dem man tatsächlich noch Zugriff auf externe USB-Speicher bekommen kann mit entsprechenden Formaten. Das ist schon ziemlich traurig, ist ein richtiger Rückschritt für Android gewesen hinsichtlich diesen Zugriffen. Und ehrlich gesagt, das ist auch schon weit über dem hinaus, was ich als verhältnismäßig zur Sicherheit empfinde. Weil wenn ich meine externen USB-Speicher nicht mehr bearbeiten kann, dann wird es langsam uninteressant. Ja. Gleichzeitig sind auch einige Verbesserungen eingeführt worden. Zum Beispiel wird jetzt jede App, bei jeder App wird man gefragt, bei jeder neu programmierten App wird man gefragt, ob man dies oder das zulassen will. Zum Beispiel eine App will auf den Standort zugreifen. Will man das? Nein. Kann man also ablehnen. Was dazu führen kann allerdings, ja, dass dann die App nicht mehr richtig funktioniert. Also das heißt, die Freiheit zu sagen, nein, du darfst nicht, kann aber auch dazu führen, dass diese App nicht mehr so funktioniert, wie man das gerne hätte. Ja, wenn der Entwickler schlau war, dann hat er das so gemacht, dass dann die App gar nicht mehr funktioniert, wenn man eine Berechtigung ablehnt, um sicherzustellen, dass man nicht denkt, die App würde funktionieren, aber es geht ja nicht, weil die entsprechenden Berechtigungen fehlen. Ja, beispielsweise eine Navigations-App ohne Zugriff auf den Standort. Ja, das wird nichts, ne? Zum Beispiel. manche Sachen sind eben ein bisschen abstrakter. Ja, warum muss zum Beispiel meine Bilder-App Zugriff auf meine Kontakte haben? Ja, ganz klar, weil wenn man ein Bild verschicken will an einen Kontakt, dann muss der auf den Kontaktspeicher zugreifen. Ja, ich sag immer, wenn man vor die Wahl gestellt kriegt oder vor die Wahl gestellt werden kann, ja oder nein, dann muss man auch wissen, was man denn gerade macht. Also man muss wissen, was man tut. Ja. Sonst kann man sich die User Experience ganz schnell kaputt machen. Und das wird, glaube ich, noch ein Problem werden für die nächsten Jahre bei Android durch diese Änderung. Ja. Mal gucken, wie das gelöst wird. So, ich glaube, das war's auch. Wir sind sowieso schon wieder von der Zeit her am Ende. Ich lasse es jetzt einfach mal. War noch mehr los in der Community, aber ich lasse es jetzt einfach mal mangels Zeit. So, dann die App der Woche. Ja, die App der Woche. Ihr werdet es kaum glauben, aber diese App der Woche gibt es diesmal wirklich noch im Play Store. Ja, wird ja vielleicht gar nicht mehr so häufig passieren, aber in dem Fall gibt es es noch. Die hat es mir angetan, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Denn damit kann man etwas machen, was viele Leute vielleicht ganz interessant finden würden. Die Volume-Buttons sind entweder die meistgenutzten Buttons am Smartphone oder die am wenigsten genutzten Buttons. Ganz einfach deswegen, weil es gibt Leute, die rühren denn wirklich nie an, die haben das Teil sowieso immer auf lautlos, ja, wunderbar, und die stellen da auch nichts um, Ende Gelände. So, und genau für die Leute, die haben jetzt hier zwei schöne Hardware-Buttons, mit denen sie eigentlich kaum was anfangen können. Ja, es gibt verschiedene Kamera-Apps, wo man dann zum Beispiel doppelt auf Volume abdrückt oder so und dann startet die Kamera. Aber Mensch, wäre das nicht schön, wenn man tatsächlich was damit anfangen könnte? Und genau das könnt ihr mit Almighty Volume Keys. Genau, die allmächtigen Lautstärke-Knöpfe, ja. Damit könnt ihr alles möglich machen. Zum Beispiel Musik kontrollieren, abspielen, pausieren, Tracks vor- oder zurück skippen, Sound aufzeichnen, beispielsweise auch die hinten das Licht an- ausschalten, also als Taschenlampe-Funktion, ja. Bluetooth ein- ausschalten, wenn ihr so ein Bluetooth-Switcher seid, ja, beispielsweise. Oder auch den Soundmodus direkt verändern per Klick, ja, zum Beispiel eben in Vibrationsmodus oder eben in den Stummschaltemodus, ja. Do not disturb könnt ihr einschalten, also nicht stören, ja. Die Zeit könnt ihr ansagen lassen, ja, wenn ihr zum Beispiel ein notorischer Uhrenablehner seid, ja, und habe da keinen Bock, immer das Smartphone anzuschalten wegen Akku und so und das zu lesen, könnt ihr auch einfach hier auf den Button drücken und dann wird die Zeit einfach gesagt. Ja? Und was auch noch geht, ihr könnt ein Tasker-Task starten. Vorhin habe ich ja schon mal erwähnt, was das Tasker so die eierlegende Wollmilchsau ist. Und hier könnt ihr auf die Volume-Buttons eine Funktion von Tasker legen. Und könnt dann quasi alles Mögliche damit anfangen. Ja, unfassbar. Also die Möglichkeiten sind da unendlich, was ihr dann mit einem einfachen Druck auf den Volume-Button alles anstellen könnt. Fantastisch. Tja, und im Endeffekt könnt ihr sogar die Lautstärke ändern. Ja, coole Geschichte, finde ich. Das Programm kommt aus Schweden und das könnt ihr zum Test installieren, kostenlos. Es gibt dann In-App-Käufe, 2,79 Euro, je nachdem, was ihr dann freischalten lassen wollt. Ich muss sagen, so simpel wie das auch im ersten Moment sich anhört, so vielfältig sind eben die Möglichkeiten für Leute, die eben hier diese Volume-Buttons nicht permanent benutzen. Aber auch sonst kann man durchaus noch Sachen mit anfangen. Und deswegen ist das eine fantastische Geschichte. Ich versuche gerade hier, ja, genau, noch so ein paar Screenshots hier anzugucken. Ihr könnt dann auch festlegen, zum Beispiel, in welchem Modus welche Aktionen getätigt werden. Ja, zum Beispiel, wenn ihr im Idle-Modus seid, das heißt, wenn nichts weiter passiert, ja, könnt ihr zum Beispiel die Tasten anders belegen, wie wenn ihr zum Beispiel Medien abspielt. Ja. Das heißt, beispielsweise könnt ihr dann, wenn nichts weiter passiert, einfach so ganz normal die Volume-Down-Up-Funktion nutzen, aber sobald zum Medien abgespielt werden, könnt ihr damit halt auch stoppen, pausieren, ne, was ich gesagt habe, ne, Vor-Zurück-Track, Vor-Zurück und so weiter. Ne. Alles Mögliche. Und das, finde ich, ist eine riesen Erleichterung. Ja. Das übrigens zum Aufnehmen von Sound ist es The Sound Recorder, was ihr dann da installieren solltet. Und dort könnt ihr dann auswählen, zum Beispiel, dass ihr mit den Volume-Tasten was macht. Übrigens auch Doppelbelegen möglich. Ja. Das heißt zum Beispiel, dass wenn ihr zweimal hintereinander die Tasten drückt, ja, dass dann eben wieder was anderes passiert. Ja. Also auch das finde ich sehr interessant. Das heißt, ihr könnt da auch gleich festlegen, normales Drücken von Volume Up, ganz normale Lautstärke, aber wenn ihr zum Beispiel zweimal schnell hintereinander zum Beispiel auf Down drückt, geht die Taschenlampe an, ja, oder wenn ihr dreimal schnell auf aufdrückt, ja, dann, was weiß ich, passiert irgendwas anderes, wird ein Tasker-Task eben gestartet und so weiter und so weiter. Ihr müsst euch nur merken und dann könnt ihr richtig viel anfangen mit den Hardware-Keys. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Und das ist gar nicht so schlecht, denn da muss man nichts auf dem Bildschirm rumwürgen. Ja, das macht man einfach mit der Hand, gefühlt. Ja, obere Knopf, untere Knopf, zack, zack, zack und fertig. Ja, coole Geschichte. Also, The Almighty Volume Keys im Play Store kostenlos zum Download. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Infos, Anregungen, Kommentare habt, nur her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, in eurem Podcast-Client. Müsst ihr das irgendwo sehen können oder den QR-Code abscannen in der Beschreibung der Folgen. Ich glaube, wir haben heute sonst nichts mehr. Nee, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.